Kundgabe 3729. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.03.1946. Die Kirche Christi. Glaube, Fels. Die wahre Kirche Christi umfasset nicht die Anhänger dieser oder jener Geistesrichtung, dieser oder jener Organisation, sondern nur allein die Schar derer, die im lebendigen Glauben stehen. Vom Glauben allein hat es Gott abhängig gemacht, ob sich der Mensch zur Kirche Christi zählen kann. Darum wird seine Kirche auch überall bestehen können. Sie wird überall verbreitet sein, wo Menschen leben, die im Glauben an Jesus Christus stehen und ihm zufolge auch ein Leben führen, das Nachfolge Christi genannt werden kann, das dem Willen Gottes entspricht, der in Jesus Christus auf Erden wandelte, um den Menschen seinen Willen kundzutun durch sein Wort und seinen Wandel auf Erden als lebendiges Beispiel seines Wortes. Denn wer tiefgläubig ist, der hält auch die Gebote Gottes. Er wandelt in der Liebe und gestaltet sich zu einem Kind Gottes. Er ist Anhänger der Kirche Christi und darum Anwärter auf sein Reich. Der tiefe Glaube und also ein Leben in Liebe zieht das Wirken des Geistes Gottes im Menschen nach sich. Und also wird die Kirche Christi stets und ständig von seinem Geist erfüllt sein. Sie wird nur wahr und recht predigen können. Sie wird Weisheit lehren können und in voller Kraft des Glaubens stehen. Das heißt, sie wird auch andere Menschen, so sie willig sind, zu überzeugen vermögen von ihrem Wert, von ihrem Wirken im Auftrag Gottes, sein Reich zu verkünden aller Welt. Doch nur die guten Willens sind, werden dies erkennen. Den anderen aber bleibt ihr Wert verborgen, denn sie wissen nichts um die Merkmale der Kirche Christi. Und sie wissen auch nicht, Rechtes von Falschem zu unterscheiden. Wo aber weltliche Organisationen den Anspruch machen, die von Jesus Christus erwähnte Kirche Christi auf Erden zu sein, vertreten sie zumeist nur die äußere Form, nicht aber den Kern. Sie lehren wohl Christi Wort, doch erst der lebendige Glaube gibt dem Wort Gottes den rechten Sinn und den rechten Wert für die Seele des Menschen. Und es kann der lebendige Glaube in jeder kirchlichen Organisation sein, wie er auch in einer jeden fehlen kann. Doch Anhänger seiner Kirche ist nur, der diesen lebendigen Glauben sein eigen nennt. Der lebendige Glaube stellt aber zuerst das rechte Verhältnis zu Gott her, durch Wirken in Liebe. Dadurch wird der Geist im Menschen erweckt, der ihn belehret. Und dann kann der Mensch hell und klar erkennen, worin die Kirche Christi besteht. Er kann wohl unterscheiden Gottes Willen und den Willen der Menschen unter dem Deckmantel christlichen Glaubens. Dann gehört er zur Kirche Christi, die keinen anderen Namen benötigt, die kein äußeres Merkmal aufzuweisen hat, als nur die Wirksamkeit der Kraft des Geistes, die auch nach außen zu erkennen ist, durch einen Lebenswandel in Liebe und Weisheit. Ist aber der Mensch Anhänger jener Kirche, dann ist er auch jener Kirche treu bis zum Ende. Denn wer einmal im lebendigen Glauben steht, der hat auch in sich das Licht, das ewig leuchtet. Er steht in der Wahrheit und wird nun auch aufklärend tätig sein können, weil der Geist in ihm ihn dazu treibt. Unerschütterlich ist sein Glaube und also wie ein Fels, der allen Anstürmen Trotz bietet. Und die Pforten der Hölle werden nichts ausrichten wider einen solchen Glauben und nimmermehr die Kirche Christi zum Wanken bringen, wie es Christus verheißen hat. Seine Kirche ist unüberwindlich und wird es bleiben bis in alle Ewigkeit. Amen.